tödlicher, wenn Leute zu mir in die Garderobe kommen und sagen, na, wie geht's denn nach einer Vorstellung? Das finde ich eine Frechheit, wenn er in der Vorstellung war. Überhaupt so wie ich dich, mich wirklich ausblute, wenn ich auf der Bühne bin und tot bin, wenn ich von der Bühne runter bin. Ich habe nicht den Gedanke, ob ich das wegen Geld mache oder nicht wegen Geld mache. Verstehen Sie? Sie sind ja ausgeliefert. Sie können ja nicht dagegen. Das ist Prostitution auf einer anderen Ebene. Aber das verkraftet man ja alles. Alles wird verkraftet, alles wird dann sublimiert mit dem Gesang, mit der Kunst. Ich habe den riesen Erfolg gehabt, er hat keine gehabt. So einfach ist das. Ja. Aber das sagt er ja nicht dazu. Man hat sie alle weggeworfen. Alle. Benutzt und weggeworfen. Ohne je Dankeschön zu sagen. Ja, ein Mensch ohne Dankbarkeit. Ich bin ein Bauchsänger. Meine Stimme sagt, man hat viel Eros. Natürlich hat sie viel Eros, das weiß ich. Im Zuschauerraum wird jemand sein, der etwas erlebt, was er bisher noch nicht erlebt hat. Einer. Jedes Jahr, dass ich weitermache, ist eigentlich nur von dem Impuls beseelt, dass ich nicht allein sein will. Ich habe immer eigentlich die Liebe des Publikums über alles gestellt. Das ist für mich das Schönste, was es überhaupt gibt. Geliebt zu werden, zu spüren, wie Menschen einen entgegenkommen, lieben. Ich kämpfe gegen den Strom. Und das werde ich auch bis an mein Lebensende, wenn ich nur kann, wenn mein Gehirn noch mitmacht, es noch machen. Denn irgendjemand wird doch hinhören einmal. Prima La Donna von Thomas Vogt. Elisabeth Schwarzkopf traf ich das erste Mal im September 1989. Sie lebte damals in Zumikon bei Zürich, das ist ungefähr 20 Minuten mit der Straßenbahn von Zürich Mitte. Und da stand sie nun im Eingang ihres Hauses, stramme Haltung, eine stämmige Ausgabe von Marlene Dietrich. Und als ich ihr zur Begrüßung die Hand reichte, wies sie sofort auf die nächste Tür. »Sie sind doch mit der Bahn gekommen?« Da ist ja alles voller Bakterien. Darf ich Sie also bitten, sich erst die Hände zu waschen? Was ich natürlich sofort tat, mit Sacrotan-Flüssigseife aus dem Spender. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, Freude oder vielmehr Spaß ist so ein Reizwort für Sie. Haben Sie Spaß am Singen gehabt? Nein, keinen Spaß, das sei ist kein so Lustgefühl. Das ist ein moderner Ausdruck. Sie fragen, ja, haben Sie Spaß am Tennis, haben Sie Spaß am Fußball, haben Sie Spaß am Tanken, haben Sie Spaß am... Na, es ist undiskutabel, das Wort darf man gar nicht benutzen für Künstler. Kleine Gäste, kleines Haus, liebe Mäuschen oder Maus. In den folgenden 2 Stunden musste ich sehr fit sein. Ähnlich wie ihre Schüler wurde ich sofort korrigiert, wenn irgendwas in die falsche Richtung ging. Sie ließ nie ausreden, hakte sofort beim ersten Stichwort ein. Also es war schon ziemlich mühsam. Einmal habe ich ihr gewagt zu widersprechen und da fasste sie sich schwer atmend ans Herz und sagte, also lange mache ich das nicht mit Ihnen, ich muss mich schon wieder aufregen. Hörst du dein Schwätzchen? Man musste auch aufpassen, sobald man auf das Thema Partnerschaft mit Walter Legg zu sprechen kam. Legg war ihr Mann, der legendäre Plattenproduzent von Columbia, früher hieß Master's Voice. Und er war nicht nur an der Formung ihrer Karriere beteiligt, sondern auch an der Formung der Stimme. Und deshalb hatte man ihr in England den Spitznamen Her Master's Voice verpasst. So dachte ich jedenfalls. Das habe ich ja erfunden. Das ist meine Erfindung. Das ist Ihre. Ja, natürlich ist das meine Erfindung. Wie das Buch im Französisch rauskommen sollte, haben die einen Titel gesucht, nicht wahr? Mhm. Und da habe ich gesagt, das Einfachste wäre doch, Herr Masters, das ist ja meine. Ich habe mich auch immer so bezeichnet. Das ist so ein guter Pun auf Englisch. Und ich bin so gewohnt, englischen Humor zu ertragen, der ja oft einen großen Stachel drin hat, nicht wahr? Aber da finde ich gar nichts dabei. Unsere Generation war nämlich auch noch bescheiden, wissen Sie? Wir haben gewusst, wem wir zu danken hatten und wer uns eigentlich geformt hat. Das haben wir gewusst und haben nicht hinterm Berge damit gehalten. Walter Leck war ein Tycoon in der Plattenbranche. Er war sehr mächtig und auch sehr gefürchtet, weil er sehr ruppig sein konnte, auch gegen seine eigene Frau. Und in einem Porträt, das in dem Magazin erschien, das ich als Chefredakteur zu verantworten hatte, kamen dann auch die dunklen Seiten von ihm zum Vorschein. Ja, und dann kam ein Fax von Elisabeth Schwarzkopf. Wie konnten Sie nur diesen schändlichen Artikel über meinen Mann veröffentlichen? Ich setzte mich gleich ans Telefon, rief sie an. Ja, Herr Vogt. Frau Schwarzkopf, also es tut mir wirklich sehr leid, dass Sie sich so über diesen Artikel aufgeregt. Dass ich mich aufgeregt habe, das muss Ihnen nicht leid tun. Dass Sie es gebracht haben, das muss Ihnen leid tun. Elisabeth Schwarzkopf hörte regelmäßig Radio und eines Tages erzählte sie mir von einem besonderen Hörerlebnis. Da gab es im Radio eine italienisch gesungene Zauberflöte, sie hatte zu spät eingeschaltet und die Ansage verpasst und versucht jetzt die Sänger zu erkennen. Den Tamino habe ich sofort erkannt, das war der Gedda. Aber wer war Pamina? Das war stilistisch und musikalisch alles wunderbar, auch ein schönes Timbre, alles, alles. Und ich habe überlegt, wer kann das sein? Wer kann das sein? Die müsste man doch kennen. Aber es hat zu der Zeit in Italien ja niemand gegeben, der Mozart so gut hat singen können. Ja, es hat bis zur Arie gedauert, bis ich mich erkannt habe. Der andere mächtige Mann in der Karriere von Elisabeth Schwarzkopf war Herbert von Karajan. Aber sein Name war ein absolutes Reizwort für sie. Entweder sagte sie, unser Herr und Meister, oder nur, der Dirigent, dessen Namen wir nicht aussprechen wollen. Wenn er Stimmen oder Persönlichkeiten auf der Bühne gemocht hat, dann hat er denen geholfen und hat wirklich das Orchester so transparent spielen, dass man die Stimmen oben immer gehört hat, nicht wahr? Allerdings, wenn er eine Stimme nicht gemocht hat, was mal einmal in Salzburg vorkam mit einer hochberühmten Sängerin, und ich habe selbst gehört, wie der Karajan in Wut geriet, über das, was er dachte, kommen müsste und nicht kam und sie dann zugedeckt hat. Ja, das hat er dann auch gemacht. Oh ja. Mitleid hat er dann wirklich nicht gehabt. Nein. Und auch nicht mit alternden Sängern? Das heißt, wenn er hat gar keine alternden Sänger genommen, er hat sie alle weggeworfen. Alle. Benutzt und weggeworfen. Ohne je Dankeschön zu sagen. Ja, es gibt mindestens 3 Generationen von Sängern, denen er hätte müssen dankbar sein, weil die ihm fabelhafte Dinge abgeliefert haben. Die er überhaupt nicht mehr erwähnt hat später. Es war weggeblasen. Ja, ein Mensch ohne Dankbarkeit. Ja, für Leonie Rysanek war das einfach demütigend, was sie damals in Wien mit Karajan erlebt hatte. Muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass sie in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist und diese arme, traurige Kindheit nie vergessen hat. Und dann passierte ihr das in Wien. Natürlich konnte man dann schnell sagen, ah ja, das ist wieder die schwierige Primadonna, die schreit und heult und die Theater macht und die Schwierige und so weiter. Aber sie war einfach nur getroffen. Natürlich, ich war schwierig. Ich war ehrlich. Und das ist anscheinend nicht gefragt in dem Beruf. Aber ich habe meine Karriere trotzdem gemacht. Und trotzdem ich den Krach mit Karajan hatte nach dem Othello, weil ich gesagt habe, ich finde es unverschämt, dass eine drittklassige Emilia dreimal so viel Gage kriegt wie die Rysanek, die den riesen Erfolg hatte. Das ist doch die Wahrheit gewesen. Wieso darf man die Wahrheit nicht sagen? Gut, der hat mir gesagt, nein, soll ich ihn nicht. Machen Sie eine Weltkarriere und dann werde ich sie Ihnen zahlen. Fortschrittlich. Ich habe sie gemacht. Und er hat bezahlt. Aber das ist mir ja lieber, als diese Lügereien, nein, und blablabla, und das herumreden. Leonie Rysanek war die erste Stimme, nach der ich richtig süchtig war. Vor allen Dingen diese unglaublichen Spitzentöne, diese Flammenwerfer in der Höhe. Also sowas hatte ich vorher noch nicht gehört. Und ich konnte davon gar nicht genug kriegen, musste alle Platten hören. Es war überhaupt meine erste Begegnung, Live-Begegnung mit einer großen Gesangslegende. War natürlich aufgeregt wie sonst was. Und ich finde es heute noch erstaunlich, dass sie mich ernst genommen hat. Und das nicht so abgetan hat, oh, was soll ich mit dem Anfänger und bringen wir mal die Sache in 20 Minuten hinter uns. Sondern es wurde richtig ein Gespräch und sie schuf auch eine Atmosphäre von Lockerheit und Vertrautheit. Wenn ich jetzt zurückschaue auf mein Leben, nicht mehr auf meine Karriere, dann bewundere ich die Kraft, die ich gehabt habe. Immer wieder, trotzdem ich unglücklich war und unzufrieden war, am Boden zerstört. Ich bin ein sehr slawischer Mensch in der Beziehung. So, ist es die Kraft, die ich immer wieder aufgebracht habe, weiterzumachen. Obwohl ich mir gesagt habe, warum und warum tust du das? Das war nicht gut und du bist nicht hübsch und du bist nicht das und du kannst das auch nicht. Und das war wieder unmusikalisch, da warst du unrhythmisch, da hast du falsch gesungen. Ich beneide alle Kollegen, die echten und überzeugten Herzens von sich nach einer Vorstellung sagen. Super, obwohl es nicht so war. Ich habe immer ein konstantes Schuldgefühl. Mein ganzes Leben lang, wenn irgendetwas war auf der Bühne oder im Orchester oder unterbrochen wurde, bin ich sofort zusammengezuckt, das bist du. Das hat mir mal der Böhm gesagt. Mein Gott, wenn ich unterbreche, das bist nicht immer du. Du bist es fast immer, aber nicht immer. Dann hatten wir das Thema auch Singen in der Provinz. Und da sagte sie sinngemäß, dass man als sogenannter Star es immer schwerer hat an kleineren Häusern, weil es so viele Leute gibt, die dann vorzeigen, was sie nicht alles wissen und verstehen. Ich habe einmal, ich glaube es war 58, in Klagenfurt, Turandot gesungen. Und nicht schlecht, glauben Sie es mir. Na, die haben mich fix und fertig gemacht. Das soll ich nicht und das kann ich nicht. Da habe ich mir gedacht, na gut, nie wieder. Interview mit Leonie Rüsanek hatte ich im Frühjahr 1996. Das war wenige Monate vor ihrem Abschied von der Bühne. Und der fand nicht in Wien statt, sondern bei den Salzburger Festspielen. In Wien hatte es Ärger gegeben. Der Direktor hatte ihr nichts Adäquates angeboten und darüber war sie ziemlich sauer oder vielmehr gekränkt, denn die alten Demütigungen kamen wieder hoch. Und sie war noch darüber ziemlich aufgebracht, als wir uns trafen. Und zumal sie vorher an der Met einen triumphalen Abschied bekommen hatte. Also da war eine Reaktion im Publikum wie vielleicht nur noch bei Michael Jackson Konzerten. Wissen Sie, ich habe schon erwartet, ich bin ehrlich, ich habe schon erwartet, dass Sie mir einen sehr freundlichen und stürmischen Abschied geben werden. Aber ich habe niemals dieses Ausmaß und diese Tränen und diese Freude und Weinen und Lachen und Respekt und Liebe. Das habe ich in dem Ausmaß nicht erwartet. Das war ja eigentlich das, wofür Sie immer gesungen haben. Und das ist die eigentliche Triebfeder, nicht? Nur, ich wollte immer geliebt werden. Sehen Sie, und das ist eigentlich mit, ich muss doch wieder auf Wien kommen, schon mit einem Grund, ich habe immer das Gefühl gehabt, hier wirst du nicht geliebt. Du bist nicht geliebt. Ob das, vor allem in die Presse. Du bist nicht geliebt. Schauen Sie, ich bin so vermessen zu sagen, ich habe viel mehr für Österreich, für den guten Ruf Österreichs getan, als jeder Politiker in diesem Land. Jeder, ich bin so unverschämt zu sagen, jeder, mir wurscht, wer es ist, hat keiner das geschafft, was ich geschafft habe. 40 Jahre Amerika. Genau 40 Jahre, 56 habe ich begonnen in San Francisco. Und ich meine, da fühlen die sich nicht verpflichtet, da was zu sagen. Wir sind stolz. Wenn ich dort bin, dann werden sie mich, oh, ohne mich, da spiele ich nicht mit. Ich will weder her am Grab, noch will ich aufgebahrt werden hier. So. She was wonderful, not in Lucetta, but she's welcome in England. You know, it's the English. Erste Begegnung mit Ljuba Velic, das war in einem Wiener Operncafé und der Besitzer Peter Jansky kannte sie sehr gut, hatte ihr im Café einen Altar gebaut, Riesenfoto und Zeitungsausschnitte und darunter kalligrafisch geschrieben Salome des Jahrhunderts. Café war voll besetzt, Velic kam an, in den Applaus schmetterte sie ein paar hohe Töne und dann ging's los. Salome des Jahrhunderts kann man wirklich sagen. Also Salome hat wirklich keine so gesungen wie sie. Und wenn man die Aufnahmen hört, kann man sich lebhaft vorstellen, was da los gewesen sein muss im Theater. Vor allen Dingen in Wien damals, im Theater an der Wien. Staatsoper war ja kaputt nach dem Krieg. Und das Theater an der Wien lag in der direkten Einflugschneise zum Puff. Und die Wiener erzählen heute noch, wenn die Velici Salome gesungen hat, dann waren manche Kerle sowas von aufgegeilt, dass die in den Puff mussten, um sie abzureagieren. erarbeitet hat sie die Salome mit dem Komponisten persönlich, mit dem 80-jährigen Richard Strauss. Jeden Tag kam dieser ältere Mann, 80 Jahre, kam um 9 Uhr bis 1 Uhr mit Mathe zu mir, jede Phrase, jeder Tempo und zum Beispiel diese Deine Mund. Das war so fantastisch, was später bei Karajan nicht erreicht habe, wenn sie die beiden vergleichen, wenn sie sehen. Das hat er mir gesagt, das muss ihre von ihnen wenig muss das herauskommen, dass sie verlangen, nach seinem Mund zu küssen. Verstehen Sie? Die Luba war ja auch eine, etwas, was es nicht mehr gibt. Hm. Diese, abgesehen von dieser Sinnlichkeit, es gibt keine Salome, die jemals diese Sinnlichkeit, dieses Kindliche. Das Kindliche. Und dann dieses Sinn. Ja, ja. Dieses. Ich habe versucht, das nachzumachen. Das kann man. Das ist auch etwas, was man nicht kann. Du kannst es 100-mal versuchen und ich bin wirklich gut in solchen Dingen. Ja. Aber das kann man, diesen. Ah, hier meinen Mund gekriegt. Das ist unglaublich. Mhm. Das ist von einer Unschuld und von einer Verworfenheit zugleich, die entweder wirklich war oder wirklich empfunden hat, ich weiß es nicht. An die Stimme von der Welisch. Na, wenn das keine wirklich dramatisch, jugendlich dramatische war, mit allem, was dazugehört, da wüsste ich nicht. Und das war eine ganz ruhig geführte Stimme, ohne den geringsten Wackler. Sonst hätte sie nämlich Mozart gar nicht singen können. Sie hätte aber auch Salome nicht singen können. Und deswegen ist ja die Welisch zum Beispiel so fantastisch, weil sie den genauen harmonischen Akkord immer hören. Ende der 40er Jahre war Ljuba Velić auch in London als Salome zu hören, in einer für damalige Begriffe sehr modernen Inszenierung. Regisseur war Peter Brook, der Ausstatter Salvador Dalí. Und Dalí hatte sich einiges einfallen lassen, zum Beispiel Kostüme, aus denen elektrische Funken sprühten, was die Velić allerdings gar nicht lustig fand. Ich sollte haben, lauter Schlangen auf den Kopf und Fledermäuse auf Kostüm, habe ich nicht eingezogen, habe ich weggeschmissen und bringen lassen. Eigenes Kostüm aus Wien von Adelmüller. Wunderbar erotisch, so wie sich gehört. Ja, Eros und Stimme waren bei Ljuba Velić wirklich eins. Während bei der Schwarzkopf von ihr stand der klassische Ausspruch, wir waren ja nie erotisch, es hat nur so gewirkt. Wenn das rote Licht erblüht, zur mitternächten Stunde, und ein Ocean mein Blied, dann wird mir klar der Grund. Meine Lippen, sie küssen zu Haus, meine Glieder sind schweigsam und und da frug er mich zum Schluss eine Frage, ob ich also irgendwelche erotischen Empfindungen beim Singen hätte. Ja. Da und ich dachte also, mich trifft erst mehr, was ich noch gesagt habe, aber das wurde mir dauernd berichtet. Endlich mal hat einer diesen Menschen einmal wirklich auch zu Wagen gesagt, was stellen Sie sich eigentlich vor, ja, unter der Kunst? Was, wie glauben Sie? Irgend so was Ähnliches habe ich ihm, ich habe ihm gut Bescheid gesagt. Denn das ist oft zitiert worden, mir oft gesagt worden. Ich bin ein Bauchsänger. Ich bin ein Meine Stimme sagt, man hat viel Eros. Natürlich hat sie viel Eros, das weiß ich auch. Aber ich habe das nicht gewollt oder nicht künstlich gemacht. Das kam aus mir heraus. So wie alle meine, die ganze Art, wie ich mich gegeben habe auf der Bühne oder wie ich eine Rolle verkörpert habe. Ich konnte es nicht anders. Und ich kann es bis heute nicht anders. Ich habe mir oft gesagt, du dummes, dumme Kuh, jetzt halt dich doch ein bisschen zurück und mach mal. Ich kann es nicht. Es ist wie ein Motor in mir drinnen oder wie ein anderer Geist. Ich bin das gar nicht mehr, die da oben ist. Ich bin ein völlig, Sie kennen mich gut genug, na, jetzt. Ich bin im Leben ein eher scheuer Mensch. Welche Macht einzelne Stimmen haben, vielleicht sogar einzelne Töne, kann ich vielleicht am besten am Beispiel Rüsanek erklären. Sie hat nur sehr wenige Studioaufnahmen gemacht und umso schärfer war ich natürlich dann auf die ganzen Live-Aufnahmen, die es gab. Beim Nachbarn, die Opernfans waren, wühlte ich mal in den Tonbändern und da fand ich auf einmal einen Mitschnitt aus Wien, den hatten die heimlich gemacht, auf einem Diktiergerät. Fliegender Holländer mit Rüsanek als Center. Und da klopfte das Herz natürlich bis zum Hals. Ich konnte es gar nicht erwarten, das zu Hause zu hören. Vor allen Dingen diese Phrase, preis deinen Engel und sein Gebot, hier stehe ich, treu dir bis zum Tod, die letzten Worte der Senta. Und das hat die Rüsanek mit einer solchen Vehemenz da in den Zuschauerraum geschleudert. Das klang so aufregend, wie ich das selbst von ihr noch nie gehört hatte. Hatte das, was man so eine Naturstimme, eine richtige Naturstimme nennt. Und vielleicht unterschwellig habe ich immer den Wunsch gehabt, ich will singen. Ich wusste nicht, ob das ein Beruf daraus wird, aber singen wollte ich halt immer nicht. Martha Mödel sang damals in Düsseldorf und ich rief sie an und fragte sie, ob sie Lust hätte, zum WDR nach Dortmund zu kommen für ein Interview. Das tat sie dann auch und als ich eintraf, war sie am Telefonieren. Es ging da um eine Ehrung in Italien. Sie war eingeladen worden, sollte also einen Orden kriegen und sie redete mit ihrem Agenten über die Flugverbindungen. Und ich höre, wie sie sagt, aber ich hätte eine Bitte, ja. Ich möchte so gern mit der Lufthansa fliegen. Ich zahle auch drauf, aber nicht mit der Alitalia, gell? Ich weiß nicht, wie viele Berufe ich absolviert habe bis zu diesem 28. Lebensjahr. Es war alles drin, alles groß, klein. Immer wieder habe ich es nicht ausgehalten. Es war vielleicht ganz im Hinterkopf das Singen immer drin, das ist möglich. Wir haben uns dann sehr gut kennengelernt und ab einem gewissen Punkt waren wir auch miteinander so vertraut, dass wir zusammen ein Buch geschrieben haben. Das heißt, es ist ein Buch in Interviewform. Und im Zuge dieser Arbeit waren wir dann sicher 20 oder 30 Städten und haben das Buch vorgestellt oder so Moderationsabende gemacht, zusammen Platten gehört. Ja, und das Plattenhören, das war vor Publikum nicht einfach, denn Martha Mödel mochte sich selbst nicht gern hören. Und was auch immer gespielt wurde, gleich nachdem die Aufnahme ausgeblendet wurde, hat sie eingehakt und ja, also dieser eine Ton da, der hat mir immer Schwierigkeiten gemacht. Oder irgendwie sowas kam immer entschuldigend sofort hinterher. Und so war es auch in Trier. Und da saß die Anja Silja, große Kollegin von Martha Mödel, in der ersten Reihe. Und wieder fing sie an mit, ja, Sie haben da diesen Ton. Und die Silja mit ihrer Kindertrompete sofort in den Raum. Jetzt lass uns doch erstmal klatschen, mach dir doch nicht deinen Applaus kaputt. Bei dem Ton habe ich mir immer... Also ich habe zu Hause weder einen Plattenspieler noch Schallplatten von mir. Und ich komme ganz gut damit aus, denn dann hin und wieder werde ich irgendwo eingeladen und da wird mir was vorgespielt, da höre ich es dann. Hand auf. Ich kann mich nicht hören. Ich kann nur eine Schallplatte hören. Das ist der Tristan mit dem Karajan 1952. Die kann ich hören. Aber alles andere kann ich nicht hören. Da wird es mir Angst und Bang. Und will mich nicht aufregen. Haben einfach diese Rollen, wissen Sie. Nicht, weil es große Rollen waren oder weil es vielleicht, sondern einfach der Ausdruck hat mich fasziniert. Und der hat mich auch, das fing an mit dem Fidelio, wissen Sie, und das hat mich so langsam da hineingeschubst. Was ich überhaupt nicht bedauere, wenn die Leute immer sagen, ach, das soll man nicht machen, das ist zu gefährlich für die Stimme. Und wenn meine Stimme nach 2 Jahren kaputt gewesen wäre, hätte ich es auch gemacht. Es tut mir leid. Also es war eine innerliche künstlerische Notwendigkeit bei mir. Und ich bin auch unterstützt worden. Das mit einem Ausnahme vom Herrn Lecke, den Sie ja auch kennen. Ja? Der Herr Lecke hat gesagt, die ist in 3 Jahren kaputt. Ein besonderes Thema im Leben von Martha Mödel waren Hotelzimmer. Nicht, dass sie was besonders Luxuriöses brauchte, aber sie legte Wert darauf, dass es kein ruhiges Zimmer war. Bitte ein Zimmer zur Straße. Ich komme aus Grünwald, wissen Sie, da ist es furchtbar still in der Nacht. Nicht einmal die Tiere machen da Geräusche. Einmal ging sie vor mir die Treppe rauf und ich sagte, wow, Sie haben ja ganz tolle Beine. Und sie sagt, naja, ich habe ja früher auch Strumpfwerbung gemacht. Das war in Nürnberg in einem dieser vielen Jobs, in denen sie gearbeitet hat. Komplexe hatte Martha Mödel wegen ihrem Oberkörper. Sie fand sich einfach zu breit und meinte, damit der Farbe nachhelfen zu müssen. Und so habe ich sie in all den Jahren fast nie anders gesehen als in Schwarz. Einzige Alternative war höchstens dunkelgrau. Sie dachte einfach, sie sei zu dick, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Wenn ich sehe, diese Jungen singen, ich will keine Namen, jeder weiß, wenn ich meine, es gibt 2, 3... Aber mit einem Ausmaß, dagegen war ich ja in meiner molligsten Zeit ein Mannequin. Das sind ja Häuser, das sind ja keine dicken Frauen mehr. Das sind ja Ungetüme, die auf die Bühne wackeln, ohne Hals, ohne... Nein, wirklich, es ist ja wahr, mit tollen Stimmen gebe ich alles zu. Aber es soll mir keiner erzählen, dass das sein muss. Man muss doch ein bisschen was für sich tun, schon überhaupt, wenn sie auf der Bühne stehen. Wenn sie privat sind, mach was du willst. Aber wenn du eine öffentliche Person bist, da oben stehst, und der singt Celis de Aida, die Wiener Figura, und da kommen 300 Kilo auf die Bühne, dann finde ich das einfach nur noch lächerlich. Und heute mit dem Text, wo man den Text mitliest, ist ja noch peinlicher. Was, da gibt es ja nur Lacherfolge. Ja, die Rysanek wusste, wovon sie spricht. Sie war eine Zeit lang ziemlich üppig gewesen, hatte dann abgenommen für die Med, dann wieder zugenommen, dann wieder abgenommen. Also es war ein ewiger Kampf. Aber in den letzten 10, 15 Jahren hatte sie konstant eine sehr schlanke Figur. Und das war bei ihr auch genauso wie bei allem anderen ein Zeichen für die ungeheure Selbstdisziplin. Und die meisten haben auch die Kallas dafür bewundert, dass sie innerhalb so kurzer Zeit 40 Kilo abgenommen hat. Aber das war natürlich sehr gefährlich und, wie man weiß, auch der Anfang vom stimmlichen Ende, dieses rabiate Abnehmen. Ich habe sie 4 Jahre lang studieren können. Ich kenne die wahre Kallas, nicht die Leute sagen, die Tigerin und was allen möglichen, sondern sie war eine ganz tolle Arbeiterin, wie ich selten jemand gesehen habe. Sie war kurzsichtiger wie ich und hat also minus 14 gehabt und keine Haftschalen getragen und hat ohne jemanden sehen zu können, mit minus 14 ist man schon fast blind, gell? Da hat sie ihre Rollen gesungen, ohne den Dirigenten zu sehen. Das war eine solch musikalische Person, wie ich sie nie wieder an irgendjemanden gesehen habe. Callas war sehr groß. Sie hatte eine junoische Figur. Nicht dick. Das war immer gut proportioniert. Nicht? Und ein Jahr später komme ich dann an in Mailand und mein erster Weg war immer die Skala hinter die Bühne. Und da steht vor mir eine Balletteuse, sehr große Balletteuse mit einem Dreiviertel-Tütü und einem weißen Rosenkranz. Ganz schlank, sehr gut aussehend. Und habe mir überlegt, wer könnte das sein? In dem Moment kommt sie auf mich zu und begrüßt mich, war die Callas. Hat 80 Pfund abgenommen gehabt und sah also blendend aus. Sie war stolz, dass sie so schlank geworden ist. Es war einfach, sie dachte, sie kann die Welt dadurch ändern. Mit dieser Stimme gemacht hat, habe ich bei niemanden anderen gehört. Sie spürt die ganze Persönlichkeit dieser Frau hinter jeder Aufnahme, ob schlecht oder gut. Und dann diese bestechende Musikalität. Ich meine, ich kenne keinen Sopran, der musikalischer war. Ich habe sie sehr spät noch besucht in Paris mit meinem Mann. Und mein Mann wollte sie überreden, ein ganz anderes Repertoire doch noch zu singen und so. Und sie hat uns immer geführt zu ihren Dekorationen, die sie hatte in einem Bus und in Gewändern und die sie alle getragen hat und so. Ein armes Wesen. Mein Gott, ich weiß, wie wir da weggingen und sie stand oben am Fenster in so einem Schlafrock und hat sich keine Menschen mehr gezeigt. Es war einer von den traurigsten Momenten in meinem Leben, von ihr wegzugehen. Und zu wissen, da wird nichts mehr angenommen. Es kommt nichts mehr an. Immer wieder ein Thema, Krisen und deren Überwindung. Es kam auch in einer Zeit, wo meine Ehe zu bröckeln anfing, wo ich sehr krank war. Ich hatte ja nie etwas mit den Stimmen. Dann meine 22 Kilo Abnahme. Alles kam zusammen. Der Ruhm, das darf man nicht vergessen. Das alles will ja verarbeitet werden. Und das habe ich anscheinend nicht geschafft. Da waren Vorstellungen, wo ich hineinschlich in das Haus, besonders an der Mette. Wo ich mir dachte, warum kann jetzt kein Krieg ausbrechen? Lieber Gott, dass ein Krieg ausbrechen, da ist heute keine Vorstellung. Unvorstellbare Dinge in meinem Kopf. Und dann auf die Bühne. Ja, es gibt eigentlich zwei Arten von Krisen im Sängerleben. Einmal die Psychokrise, so wie bei der Rüsanek, oder eine Stimmbandkrise, wie bei Ljuba Velić, wo einfach der Körper zu sehr beansprucht wurde, wo die Stimmbänder zu viel aushalten mussten. Sie hat in diesen riesigen Häusern gesungen in Amerika und hat wahrscheinlich auch zu viel gegeben, also einfach ihre Stimme verbrannt. Das heißt immer so in Sängerkreisen, man muss auf den Zinsen singen und nicht mit dem Kapital. Aber wenn man so ein Temperament hat, dann ist das so gut wie unmöglich durchzuführen. Da gibt man alles im Moment und das ist natürlich auch gefährlich. Wenn ich aufgetreten bin und ich habe mich ausgegeben und ich war in der Rolle drinnen und ich habe nicht den Gedanke, ob ich das wegen Geld mache oder nicht wegen Geld mache, verstehen Sie? Es war mein Wesen, das verlangte, sich zu ausgeben, sich zu gestalten und zu schenken. Und das habe ich getan. Nein, ich habe nicht gelitten und ich habe auch nicht geweint. Nein, ich habe gedacht, jetzt musst du umlernen und jetzt musst du was anfangen. Das ist genauso, wenn ich nicht möglich hatte, Schauspiel zu machen, würde ich eine Gärtnerin werden. Oh, die vielen Liebeskummer und die vielen, was weiß ich, mit Kollegen und Dirigenten und oh, es ist schon ein. Aber das verkraftet man ja alles. Alles wird verkraftet, alles wird dann sublimiert mit dem Gesang, mit der Kunst. Alle anderen Einflüsse sind nicht so schlimm, als wie eben irgendwelche persönliches Leid, ein Tod von einem Menschen oder irgendwas oder Liebeskummer, das ist ja ganz gleich. Irgend so ein Verlust, der edelt und adelt dann die Rolle. Hm. Ganz bestimmt. Zum Beispiel Tristan. Zum Beispiel. Ich habe instinktiv gefühlt, das ist der Mann, den ich brauche. Ist nicht sehr hübsch, wenn ich das sage. Aber ich war verliebt am Anfang in ihn. Wirklich. Und es gab dabei einen jungen Mann daneben, in meinem ersten Engagement, ein Bild von einem Burschen. Er hieß Gott. Das weiß ich noch. Franz Gott. Ein Bild von einem Mann, 1,90 Meter groß, schwarzhaarig, wunderschöner Bursche gewesen. Aber da habe ich schon geschielt, glaube ich, auf was mir nützt, meiner Karriere. Nicht sehr schön, wenn ich das jetzt sage, aber es ist die Wahrheit. Seien Sie versichert, ich habe solche Partner gehabt, die manche Kampf mit mir überstanden habe. Auch mit Dermotas Cavaradossi, wo ich sage, umarm mich doch, sage ich ihm. Der Toni hat Angst gehabt, mich zu umarmen auf der Bühne in Erstnacht. Sag ich ihm leise, umarm mich doch. Daraufhin, seine Frau hat sich aufgeregt und sagt, mein Gott, die wird verführen, mein Mann. Ich war schon gefährlich, glaube ich. Und einer, Peter Anders hat mich in Tosca geküsst, so stark, dass ich vergessen habe, meinen Einsatz, mein Lieber. Ich habe schon Schwierigkeiten gehabt, auf der Bühne machen. Am Pult Krebs, können Sie sich vorstellen? Der hätte mich beinahe umgebracht. Wie 1946, Ljuba kommt zum Bühneneingang und sieht, wie die Besatzer Lebensmittel verteilen. Offenbar waren die Rationen ziemlich knapp, jedenfalls lauter lange Gesichter bei ihren Kollegen. Wer ist Kommandant? Der da vorn? Sieht gut aus. Wartet. Und nach einiger Zeit sei Ljuba etwas derangiert, erschöpft wiedergekommen und in ihrem Gefolge drei stramme Burschen, die schleppen prall gefüllte Kisten mit allen Goodies und sie sagt, na da habt ihr, wo ist Problem? Diese Persönlichkeit gibt es von Sängern, obwohl die sehr viel Geld, fast neidisch bin ich, möchte ich sagen, bekommen. Aber diese Persönlichkeit gibt es wirklich nicht. Die reinigt, die herrliche reinigt, die große Schwarz, geniale Schwarzkopf, die Seefried, die Arme, die gestorben ist, tut mir so weh. Ach nein, ich bin so traurig, dass alles so vergänglich ist. Aber vielleicht auch richtig, dass alles vergänglich ist, wissen Sie, sonst könnten die Neuen nicht kommen. Aber sie sollen lernen, die lernen zu wenig. Würden Sie heute den Beruf nochmal eingreifen? Nein, in der heutigen Zeit nicht mehr. Nein, weil sie sind ja ausgeliefert, sie können ja nicht dagegen, das ist Prostitution auf einer anderen Ebene. Die alte Generation, wir können mal die Wahrheit noch immer sagen, wir werden dafür natürlich ausgepfiffen und ausgelacht und lächerlich gemacht, das weiß ich schon. Und wir sagen, ja, die Alten, okay. Aber sie beschimpfen uns und sie verlachen uns. Aber Sie sehen ja, ich habe keine Furcht, es zu sagen. Wie ist das möglich? Wer erlaubt es Ihnen? Wer gibt Ihnen das Recht? Wer gibt denen das Recht? Wer gibt überhaupt denen das Recht, diese großen Meister zu vergewaltigen? Bitte sagen Sie mir das. Genau wie im wirklichen Leben. Das Recht hat kein Mensch, einen anderen zu vergewaltigen. Aber die großen Meister dürfen vergewaltigt werden. Nur weil sie sich nicht mehr wehren können. Ja, vielleicht war es auch dieser Frust, der Elisabeth Schwarzkopf so grausam werden ließ im Umgang mit Schülern. Ich erinnere mich an eine Meisterklasse in Köln, in der Kölner Oper, wo sie wirklich den Sänger sehr hart rannahm. Der konnte nicht richtig Deutsch, hatte gewagt, Hugo Wolf zu singen, ihr ureigenes Terrain. Und die machte sie nach Strich und Faden fertig. Also so schlimm, dass man unruhig auf seinen Sitz hin und her rutschte. Das war ihm hoch noch peinlich. Und neben mir saß eine berühmte Kollegin von ihr und die zischte. Das halte ich nicht aus. Ich gehe jetzt. Und dann wurde sie laut und schimpfte und ging laut schimpfend zum Ausgang, knallte die Tür. Und im Publikum dann so eine Kettenreaktion. Ja, die hat recht, so kann man die Leute doch nicht behandeln, das ist doch unmöglich und so. Und Schwarzkopf währenddessen stellte sich so richtig in Soldatenpositur und trotzte diesem Ansturm von Rebellion und sagte, ja, wenn das so ist, dann kann ich auch nach Hause gehen. Und darauf gegenstimmen in der Oper, nein, nein, bleiben Sie und oh und oh. Es ebbte dann wieder ab, aber war kurz vorm Umkippen. Ich kämpfe gegen den Strom. Und das werde ich auch bis an mein Lebensende, wenn ich nur kann, wenn mein Gehirn noch mitmacht, es noch machen. Denn irgendjemand wird doch hinhören einmal. Es wird einer da sein in diesem Ganzen, was du dich jetzt bemühst, wird einer hinhören und wird sagen, na also, die ist zwar uralt und sie ist ja schon zum Lachen und sie wird es auch nicht erreichen, aber vielleicht hat sie doch recht. Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding, wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Es ist nicht nur, dass sich die Sänger geändert haben oder die Stimmen geändert haben, sondern die Welt hat sich geändert. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ich mit meinem Alter, haben die früher besser gesungen wie jetzt? Oder ist es das, was die Zeit, das technische Zeitalter verändert hat? Hm. Man weiß es nicht. Es gibt auch keine ganz großen künstlerischen Persönlichkeiten mehr, sagt man immer. Kann sich in der heutigen Zeit ein Künstler noch so entwickeln wie damals? Manchmal steh ich auf, mitten in der Nacht, und lass die Uhren alle stehen. Ich habe immer eigentlich die Liebe des Publikums über alles gestellt. Das ist für mich das Schönste, was es überhaupt gibt. Geliebt zu werden, zu spüren, wie Menschen einem entgegenkommen, lieben. Ich glaube, wenn ich etwas vermisse, ist es nicht das Geld oder der Mittelpunkt, sondern dieses Echo, dieses Gefühl, die mögen mich, die. Das war ja immer der Kampf meines Lebens. Liebst du mich? Magst du mich? Ich habe eine sehr hübsche Schwester gehabt. Ich war nie die Hübsche, sie war die Schöne. Ich war nie die Schöne, glaubte ich. Ich habe immer darunter furchtbar gelitten. Wahrscheinlich habe ich deswegen ja eher gemacht. Ich wollte beweisen, dass ich auch etwas viel besser kann. Arzt gehe und ein guter Bescheid, das ist ein schönes Glücksgefühl. Sehen Sie so Bescheid, wenn man alt wird? Da haben Sie noch eine Weile Zeit, aber es kommt schnell, schneller als Sie glauben. Es ist eben alles vergänglich. Mein Ruhm, mein Erfolg, die Vorstellung, der Jubel, der Abschied, alles, das Leid, die Freude, der Name, es vergeht. Ein Leben lang wollte ich immer was verändern. Es ist mir nur vielleicht zu 10% geglückt. Aber wenn ich jetzt aufs Leben zurückschaue, vieles ist mir nicht geglückt. Vieles, oh Gott. Oh, komm, Erhell, sei's noch so viel. Ich lebte immer mit meiner Mutter zusammen. Ich habe versäumt zu heiraten und wie ich es wollte, da waren keine Angebote mehr da, nicht wahr? Meine Mutter ist dann gestorben. Dann habe ich auch den Beruf halten wollen. Wissen Sie, ich musste ihn eigentlich immer halten. Jedes Jahr, dass ich weitermache, ist eigentlich nur von dem Impuls beseelt, dass ich nicht allein sein will und nicht irgendwo in einem Zimmer sitzen und irgendwas häkeln oder stricken. Oder. Macht Alter einsam? Sehr. Oh ja, warten Sie mal, wenn Sie alt werden. Mhm. Mhm. Gott sei Dank, dass es so eingerichtet ist, dass kein Mensch weiß, was auf ihm zukommt, wenn er alt wird. Gott sei Dank. Ich hasse Altwerden. Ich habe wie ein Hund gelitten unterm Altwerden. Das waren meine Depressionen. Dass mir plötzlich niemand mehr nachgepfiffen hat. Das war, als wenn mir plötzlich irgendjemand das abgeschnitten hätte. Ich werde nie vergessen, vor ein paar Jahren, das ist so 4, 5 Jahre her, ich war einkaufen in New York und ich rannte mit meinem Wagen einen anderen. Und es war ein Mann vielleicht von 75. Oh, entschuldigen, nice lady, a young lady. Na, ich glaube, die küsst den dort, vor lauter Freude. Ich meine, das war eine Floskel, aber ich habe mich gefühlt wie im Himmel, wie nach einer tollen gesungenen Arie. So blöd ist man. Ist das Alter so furchtbar? Ja. Hat das auch nicht Seiten, wo man sagt, Gott sei Dank, das habe ich früher nicht gehabt? Nein, nein. Ja, natürlich, Gott sei Dank, dass ich das schon. Hm. Aber das ist nicht sehr viel draus. Zum letzten Mal traf ich Elisabeth Schwarzkopf kurz vor ihrem 90. Geburtstag. Da war sie körperlich schon sehr hinfällig und ging an einem Rollator. Zu diesem Zeitpunkt wohnte sie nicht mehr in Zürich, sondern in den Montafoner Alpen in Schruns und fühlte sich dort auch wohl. War weicher geworden, herzlicher, lachte ungewöhnlich viel und war gar nicht mehr so ruppig wie früher. Nur einmal kam wieder so ein Moment von Bitterkeit durch. Da stand sie auf und ging also an ihrem Rollator in Richtung Flur und drehte sich um und sagte: Ich hasse Langsamkeit. Und das ist die Strafe dafür, das weiß ich schon. Sehr tiefe Trauer in mir, die plötzlich aus dem Blauen kommt. Aber nicht, weil ich nicht mehr singen werde, sondern wie es ist getan, es ist vorbei. Dein Leben, Karriere, alles ist eigentlich zu Ende. Eigentlich, es ist auch der Tod, an den ich sehr viel denke. Sehr viel. Ich denke sehr viel an den Tod. Da bin ich auch wieder sehr wienerisch. Der Tod ist immer mit mir. Ich fürchte ihn nicht. Ich habe eine Angst, grauslich zugrunde gehen zu müssen. Von Qualen, ja. Ja, ich fürchte mich vor Schmerzen, das gebe ich ehrlich zu. Ich bin wahnsinnig feig. Nicht vor der Tod, vor Schmerzen fürchte ich mich irrsinnig. Irrsinnig. Dass Leonie Rüsonek unheilbar krank war, hätte ich bei unserem letzten Interview in Wien vielleicht ahnen können. Es war eben das erste Mal, dass sie über den Tod sprach, über Schmerzen und über Trauer. Aber die Frau saß da und sah so blendend aus, also ich hätte das nie damit in Verbindung gebracht und wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht wahrhaben wollen, denn als es dann Wahrheit wurde, war es ziemlich hart, das zu akzeptieren. Martha Mödel war ja bis zu ihrem letzten Lebensjahr noch voll aktiv. Wir hatten noch eine gemeinsame Veranstaltung im Sommer 2001 in einem Münchner Hotel und kurz danach zog sie um in ein Seniorenheim. Und das war der Anfang vom Ende. Kam ein Schlaganfall, von dem sie sich nicht mehr erholt hat und musste in eine Reha. Und das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, war im Dezember 2001, 2 Wochen vor ihrem Tod. Und ich hatte ihr das berühmte Tristan-Bild mitgebracht, wo sie zusammen mit ihrem Tristan Ramon Vinay drauf ist, das aus Bayreuth. Und ich sehe sie heute noch, wie sie das Bild nimmt. lange anschaut und dann so ein Anflug von Lächeln über ihr Gesicht geht. Das ist mein letzter Eindruck. Prima La Donna von Thomas Vogt. Technische Realisation Benno Müller vom Hofe und Peter Hamacher. Komposition Harman. Regieassistenz Adrian Weber. Regie Thomas Wolferts. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.